Das war jetzt allerdings nicht mehr Grube. Nein, nicht mehr Grube und auch doch, das war nicht mehr Grube. Nein, das war nicht das mehr Grube. Das war nicht mehr Grube, nee. Nee. Fast sakral oder sehr sakral. Ja, das ist ja ganz feierlich zumute. Ja, wirklich. Also ich meine, Weihnachten ist ja noch ein bisschen hin. Oder russische Weihnachten sind noch ein bisschen länger hin. Ja. Oder schwedische, eher. Ja. Naja, die sind ein bisschen früher. Die Santa Lucia, das ist irgendwie, ich glaube, im 12. oder 14. Ja. Hm. Ich meine, was wäre ein schwedischer Künstler? Ach so, ja, klar. Leif Elgren von seiner ersten Solo-LP seit 27 Jahren ist mit dem Titel Das Bank eine Zusammenarbeit mit Rekem Records aus Schweden, Schweden, aus London und Athen. Ja, was soll ich sagen? Tolle Platte. Mhm. Und er ist ja auch ein interessanter Künstler. Also, wir hatten vorher mal ein bisschen drüber gesprochen, dass er ein eigenes Königreich gegründet hat mit Richtig, 980 genau. Members. Ist das der aktuelle Stand? Also war es bei Wikipedia so zu sehen. Ich glaube, das sind schon mehr inzwischen. Ja, Du bist aber noch nicht jetzt eingetreten in sein Königreich. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher. Es kann sein, dass ich vor Ewigkeiten mal Bürger geworden bin von den vom Königreich Elgaland-Fagerland. Aber ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Okay. Also sie stellen ja auch Pässe aus. Mhm. Also es kann sein, dass ich das vor 10 Jahren oder so mal gemacht habe. Mhm. Aber ich bin mir wirklich, ich weiß es nicht. Also im Geiste bin ich Bürger. Ja. Okay. Du hattest auch erzählt, dass die neulich so ein Jubiläum gefeiert haben. Genau, das war das 25-jährige Jubiläum des Königreichs Elgaland-Vagaland, was ja sozusagen besteht aus allen Grenzen der Welt, ob real in Anführungszeichen oder, ach so, oder virtuell oder wie auch immer. Das zelebriert wurde in Zürich im Cabaret Voltaire, was auch zusammengefallen ist mit dem 100-jährigen Jubiläum von Dada. Und das waren 2-3 Tage in Zürich mit Veranstaltungen, Konzerten, Gesprächen und so weiter. Mhm. Wo Leif natürlich auch anwesend war als einer der beiden Könige von Elgaland-Vagaland. Der andere ist Karl Michael von Hauswolf. Mhm. Mit dem er auch schon seit den 80ern zusammenarbeitet. Er selbst macht, glaube ich, seine ersten musikalischen Arbeiten hat er in den späten 70ern veröffentlicht. Mhm. Wir werden gleich hören, dass die ganz unterschiedlich klingen können. Die Titel sind so ein bisschen, sind sehr sachlich, das B1, das B2, oder war die das? Die sind sehr sachlich, genau. Ja. Also die sind, sagen sozusagen an, wo wir gerade sind, auf der Platte. Okay, wir sind also jetzt gleich im B2, ein weiterer Track von Leif Elgren. Thank you. Gut, das war jetzt gleich übergegangen in einen dritten Track von Leif Elgren. Das, nach B2 war das das B4. aber die CD selber hat ja auch noch einen Titel. LP. LP. Die hat einen Titel. Genau, das Bank. Bank. Ja. Das Bank. Weißt du, was es kein sei heißen könnte? Also er beschäftigt sich tatsächlich mit Ökonomie, mit dem mit der Absurdität des Bankensystems, gesellschaftlichem Verfall und Abgründen. ich weiß nicht, ob das Wort tatsächlich in der Form existiert, aber es ist schon, es deutet schon darauf hin, was man vermutet. Wir haben uns jetzt entschieden, noch einen, das ist auch ein relativ neuer Track, oder? Den wir jetzt gleich hören werden. Das ist ein Stück von Jocelyn Robert von seiner CD The Maze. Die ist, wann ist die denn erschienen? Im letzten Jahr. 2015 steht auf. 2015. Künstler aus Quebec in Kanada, den ich sehr schätze. Das Stück, in das wir reinhören, das ist auch ein Auszug aus einem 22-Minuten-Stück, heißt La Ville, La Nuit. Okay. Bitteschön. Okay. Das war ein Auszug aus The Maze von Jocelyn Robert, aus dem Stück La Ville, La Nuit. Eine CD, die im letzten Jahr erschienen ist. Ist auch noch erhältlich. Ja, was wollte ich noch sagen? Ja, wir hatten gemutmaßt ja, oder gerätselt. Ich hatte gerade einen Faden verloren, genau. Ich wollte noch sagen, dass Jocelyn eigentlich seit den 80ern Musik macht, hat eine Unmenge an Sachen veröffentlicht, aber verdient, also unverdientermaßen wird er meines Erachtens nicht wirklich wahrgenommen. Er legt da auch nicht viel Wert drauf, der ist eigentlich Professor an einer Hochschule für audiovisuelle Medien, macht das eher so nebenbei. Hat wahnsinnig gute Sachen veröffentlicht, aber irgendwie kennt ihn niemand. Was für mich auch wieder so ein ausschlaggebender Punkt war, die CD zu machen, die ich auch großartig finde. Also Jocelyn Robert, gerne bei Interesse mal nachforschen. Der hat wirklich eine Menge guter Sachen gemacht. Ich glaube seit 88 oder 89 wirklich ein Haufen CDs, ein paar Platten. Toller Künstler. Mhm. Ja, wir sind heute in der Klingling-Sendung. Jetzt kommen wir so langsam in die letzte halbe Stunde. Heute mit Michael Münnich. Bisher hatten wir nur über deine Labelproduktion gesprochen. Zwischendrin noch eine kleine Ankündigung vom Verband für aktuelle Musik. Wird nächsten Dienstag auch hier im Gängeviertel, allerdings dann im vierten Stock über der Fabrik, eine Präsentation mit Elliot Sharp. Ich weiß nicht, ob jedem Elliot Sharp bekannt ist. Ein Multiinstrumentalist, amerikanischer Multiinstrumentalist und Komponist, der zur experimentellen Avantgarde-Szene von New York gehört. Ursprünglich Klarinette gespielt, hat aber später dann Gitarre als Hauptinstrument für sich herausgefunden. Seit 68 spielt er in psychedelischen Bands und später in Avantgarde-Jazz-Gruppen. 78 ist er nach New York gezogen, hat mit Bob Previte, Charles Noyes und anderen gespielt. Projekte mit Bill Laswell, Eugene Chadbourne, John Zorn, Anthony Coleman, Sam Bennett, Mike Watt und David Linton. Und hat später dann 83 die Gruppe Carbon gegründet, spielt zusammen mit Sina Parkins, Eric Mingus, Vernon Reed, Joey Barron und David Thorne. Und Elliot Sharp wird nächsten Dienstag am 22.11. ab 20.30 Uhr in der Präsentation 54 des Verbands für aktuelle Musik Hamburg eine Lecture halten, also sprechen über Current Strategies for Composition and Performance, wo es dann speziell um seine aktuellen Opern Binibon, Bonn und Port Bou gehen wird und über eben die Überlegung, wie lässt sich Komposition und Performance verbinden. Das also nächsten Dienstag, 22.11. ab 20.30 Uhr im vierten Stock im Seminarraum über der Fabrik im Gängeviertel. Gängeviertel ist ja wohl bekannt. Die Valentinskamp 34a, also Zugang über die Speckstraße, ist auch ein Fahrstuhl vorhanden, also behindertengerechter Eingang. Das ist also alles kein Problem. Ja, wir machen weiter mit den, so langsam nähern wir uns deinen eigenen Produktionen an. Ein bisschen hinten angestellt. Was? Die haben wir hinten die angestellt. Die hast du hinten angestellt, genau. Aber jetzt geht es noch um eine Veröffentlichung, die von der du mir gerade ein bisschen die Geschichte erzählt hast. Vielleicht kannst du die wiederholen. Erzählt. Ja. Es geht um ein Stück von Enema Syringe aus Schweden. Aufnahmen aus dem Jahr 1987, bis dahin unveröffentlicht, kam 2014 raus auf Fragment Factory als Single, als 7-Inch, in einer Auflage von 250 Stück, ist bis heute eines meiner Lieblingsstücke, das ich veröffentlicht habe. Der Titel ist Abschütteln wollte. ein etwas seltsam anmutender Titel. Ursprung des Titels sind deutschsprachige Samples, die verwendet werden in dem Stück. Und Kai, der das Ganze damals fabriziert hat, der hat die wohl aufgenommen, als er unterwegs war im Interrail-Zug durch Deutschland 1987, kann kein Deutsch, versteht kein Wort. Und hat das Ganze dann versucht, diesen Titel niederzuschreiben, was ich dann in einem seltsamen Wort niedergeschlagen hat, eben in diesem Abschütteln wollte, was er mit UPSHUTLEN geschrieben hat und am Ende dann wollte, VOLT, also großartig. Es ist für mich ein ganz wichtiges und bedeutsames Stück, weil es wirklich unangefochten ist in seiner Rohheit und Primitivheit. Das werdet ihr vielleicht auch gleich hören. Das ist die A-Seite dieser Single, die 2014 erschienen ist. Und ich würde sagen, wir hören einfach mal rein. Abschütteln wollte von Enema Syringe. Vergänglichen, Abschütteln wollte. Ja, es bleiben jetzt gerade noch 20 Minuten, um sich mit deiner Musik bekannt zu machen, uns bekannt zu machen. Das erste, was du vorschlägst, ist ein Stück, das hat den Titel ohne Titel. Das hat den Titel ohne Titel. Der Arbeitstitel war Komposition für Fahrstuhl und zwei Stahlspinter. Spinter? Spinte. Ach, so, Spinte, Stahlschränke. Okay. Ja. Der war dir dann zu profan. Nee, das war, also das ist auch nicht veröffentlicht oder bislang nicht veröffentlicht. Ach so, okay. Das war einfach nur so ein, ja, der Arbeitstitel, der natürlich schon sehr deutlich hinweist, womit ich gearbeitet habe. Ich weiß nicht, ob es noch veröffentlicht wird. Ist ein relativ junges Stück, vielleicht vor einem halben Jahr entstanden, das ich auch im Rahmen von einem Klangkolloquium damals an der Uni aufgenommen habe. Ach so, ja. Also das hat mit deinem Studium zu tun auch ein bisschen? Mehr oder weniger hat das mit dem Studium zu tun. Und zwar insofern, da in den Kulturwissenschaften, die ich studiere, immer wieder die Frage auftaucht, vor allem in den letzten 10, 15 Jahren, was es denn für Präsentationsformen gibt, die über die klassische Textform hinausgehen. Das heißt, wie kann ich denn Forschungsergebnisse präsentieren, ohne jetzt einen klassischen Text zu schreiben, eine Monographie, einen Aufsatz, was auch immer. Und im Zuge dessen wurde eben die Klangkomponente immer wichtiger und wird auch zunehmend wichtiger in Kulturwissenschaften. Zum einen als Untersuchungsgegenstand und zum anderen auch als Präsentationsform von Forschungsergebnissen. Und da taucht halt oft die Frage auf, oder es gibt einen großen Diskurs um die Verknüpfung von Kunst und Wissenschaft. Was kann die eine Disziplin von der anderen lernen oder wie kann die eine von der anderen profitieren? Und es wurde in diesem Klangkolloquium viel darüber diskutiert, was wir als Kulturwissenschaftler von den Künsten sozusagen mitnehmen können für unsere Sache. Und ich habe das dann umgedreht und habe gesagt, was kann ich denn als Klangkünstler von den Kulturwissenschaften mitnehmen? Und in dem Kontext habe ich kulturanthropologische Methoden der Feldforschung angewandt, um ein Stück zu komponieren. Und das ist das Ergebnis. Also das heißt, ich habe sozusagen einen Raum inventarisiert, habe den erfasst mit fachspezifischen Methoden, natürlich auf der akustischen Ebene, und habe in einem spezifischen Gebäude aufgenommen und daraus, das war die Kompositionsgrundlage für dieses Stück. Meine Stimme verlässt mich langsam. Ach, die letzten 15, 16, 17 Minuten. Das ist ein 9-Minuten-Stück, also du kannst auch gerne auch irgendwann ausblenden. Das Thema Forschung ist ja, also ich kenne das von der Musikszene, das ist ja sehr diskutiert, wird auch eben als Überlegung auch zurückverweisend auf das, was wir eingangs hatten, wie benennt man was? Also ist ja, es gibt ja auch viele Arbeiten von Musikern oder viel Tun bei Musikern, das jetzt nicht so produktorientiert ist. Also entsteht eine Komposition, es entsteht eine CD, es entsteht ich weiß nicht was. Und eben da in dem Zusammenhang eben auch dieses Forschen als Thema, wobei natürlich die Wissenschaft dann leicht auch so ein bisschen geneigt ist, darauf zu verweisen, ja, es gibt ja bestimmte Techniken oder bestimmte Verfahrensweisen in der Wissenschaft und kann man die denn damit vergleichen mit dem, wie jetzt ein Musiker oder Künstler vorgeht, aber auf jeden Fall ist es interessant, dass es diskutiert wird und dass es auch von Wissenschaftsseite jetzt nicht so abgetan wird als, naja, gut, forschen kann vieles heißen, aber wir haben praktisch so das die allein selig machende Weisheit darüber, also was es gibt. Es gibt eine Öffnung von Seiten der Kulturwissenschaften. Mhm. Das ist auch nicht erst seit gestern, das ist schon seit etlichen Jahren, dass eben bestimmte Aspekte und bestimmte Ebenen, die einfach relevant sind für gewisse Forschung, wie eben eine akustische Ebene im Alltag zum Beispiel, die halt über lange Jahre in der Fachtradition einfach ignoriert und ausgeblendet wurde. Dass sich einfach ausschließlich auf eine visuelle Ebene gestützt wurde in der Forschung. Und gerade bei in Kulturwissenschaften, die sich mit Alltagsphänomenen teilweise auseinandersetzen und eine Alltagskulturforschung betreiben, da ist es einfach, da kannst du einfach eine akustische Ebene nicht ausblenden, weil das ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Alltagskultur ist. Mhm. Und daher ist es auch gut und wichtig, dass das diskutiert wird. Hm. Gut, es hat vielleicht auch mit den besseren Möglichkeiten sowas überhaupt, also die Alltagsakustik aufzunehmen, zu reproduzieren. Also, so, also früher waren das gut, es gab die Nagrad-Kassetten oder Tonbandgeräte später dann, die auch so eine super Qualität hatten, aber es war schon was Exklusives, jetzt ist es ja schon ein bisschen verbreiteter. Hm. Okay, hören wir mal rein. Also in das Stück ohne Titel. Thank you. Ja, es war zu hören, worüber wir vorher sprachen, was auf dem Track drauf ist. Wir sprachen gerade drüber, dass es wohl relativ wenig Verfremdung erfahren hat, die Klänge, die du aufgenommen hast. Und dass das auch ein Raum war, in dem dieses Klangkolloquium stattgefunden hat oder Räume waren. Das Gebäude, genau. In dem Gebäude, okay. War das in Hamburg, das Klangkolloquium? Ja. Ah ja, okay. Wiederholt sich das noch oder wird es bald wieder eins geben? Es gibt in jedem Semester ein offenes Kolloquium. Bloß der Schwerpunkt ist halt immer ein anderer. Und dieser Schwerpunkt mit dem Klang in den Kulturwissenschaften, der ist eben jetzt vorbei und jetzt gibt es halt einen anderen Schwerpunkt. Also es wird wahrscheinlich im Kontext des Kolloquiums so schnell keinen Klangschwerpunkt mehr geben. Okay, schade. Gut. Du hast einen weiteren Track vorgelegt, der nach deiner gerade kurzen Auskunft ein bisschen was mit dem Hörspiel zu tun hat. Naja, was heißt Hörspiel? Das ist, also man wird es gleich hören, das ist im Rahmen von einer Compilation entstanden, die Mario Passarotto, ich weiß es gerade gar nicht, Passarotto, aus Berlin gemacht hat. Der hat in der Ausstellung alle Nummer 1 Chart-Hits von Beginn der Charts, ich glaube 1963 war es, bis in die 90er gesammelt. Das heißt, alle Platten, die Nummer 1 Chart-Hits in Deutschland hatten, hat er gesammelt über Jahre. Zum Teil hat er das zuerst mit Singles gemacht und die ausgestellt und später dann nochmal mit LPs. Und in dem Zusammenhang hat er Künstler eingeladen, was aus den Chart-Hits was zu machen, ein eigenes Stück, ein Remix, was auch immer. Und die eingeladenen Künstler bekamen ein Stück zugelost und er hat mich eingeladen und ich habe das Stück Du kannst nicht immer 17 sein bekommen von wem war es? Von Chris Roberts? Ich weiß es gar nicht genau. Und Liebling, das kannst du, ist im Endeffekt das, was dabei rausgekommen ist. Okay, das hören wir jetzt. Kurzes Stück. Aha. Gut, wir haben jetzt noch einen längeren Track von den Schamprozessionen aus deiner Produktion. Dafür haben wir aber nur noch 31 Sekunden Zeit. Ja, gut, so ungefähr, ich weiß es nicht. Wir können es ja drauf ankommen lassen. Was hatte ich bewogen? Genau, weil blaues Auge riskiert man immer gerne. Nee, es ist einfach so. Monaten mal wieder live im Studio. Es ist einfach so, du kannst doch den Track noch spielen. Hauptsache, die Leute wissen, dass es dann danach auch losgeht. Der geht immer 15 Minuten. Das ist natürlich dann schwierig. Das ist ein bisschen zu lang. Ne? Aber wir können ja 5 Minuten sein. Dann können wir alle nochmal ein Bierchen holen. Ja, gut, das ist eine gute Idee. Genau. Macht ihr das dann mal. Electronic Jam legt dann gleich auf.